Radgeschichten, ein Podcast über die Geschichte des Radfahrens in Berlin. Hallihallo, du hörst gerade Radgeschichten, meinen Podcast über die Geschichte des Fahrrads und des Radfahrens in Berlin. Der Podcast ist im Rahmen eines Projektseminars im Masterstudiengang Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik mit dem Schwerpunkt Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin entstanden. Allgemein geht es um die Rolle des Fahrrads in Berlin. Vor allem interessieren mich die Veränderungen der Radnutzung über die Epochen hinweg und die Einflüsse, die das Rad und seine NutzerInnen auf Berlin ausüben. Ich habe verschiedene Personen zu diesen Themen befragt und schlage einen Bogen von der Entwicklung des Fahrrads über seine Rolle im Deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik bis hin zur DDR und aktuellen Debatten um die Rolle des Fahrrads in der Großstadt Berlin. In dieser Folge hört ihr den zweiten Teil des Gesprächs mit Benjamin Huth. Der freie Historiker und Autor hat als Museumspädagoge und kuratorischer Mitarbeiter für das Deutsche Technikmuseum in Berlin gearbeitet und sich dort intensiv mit der Geschichte des Fahrrads befasst. Im ersten Teil des Podcasts haben wir uns vor allem mit der technischen Entwicklung des Fahrrads sowie seiner Rolle im Deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik beschäftigt. An dieser Stelle steigen wir ein und werfen einen Blick auf die Bedeutung des Radtourismus und des Rennsports auf die Popularisierung des Rades, seine Bedeutung im Kontext großstädtischen Verkehrs und die Emanzipation der Frau. Ja, es ging jetzt schon immer so mal ein bisschen um Radtourismus und genau. Auch Radrennen. Wir haben schon angesprochen, welche Rolle hatten denn diese beiden Sachen bei der Popularisierung des Rades? Ja, der Radtourismus auf alle Fälle, das fängt schon mit den Hochrädern an tatsächlich. Genau, die erste Weltumradlung hat 1884 bis 86 ein gewisser Herr Stevens gemacht. Der ist also mit einem Hochrad um die ganze Welt gefahren. Muss man sich vorstellen, 14 Jahre vorher hat Jules Verne seine imaginäre Reise in 80 Tagen um die Welt geschrieben. Also um die Welt zu fahren, das tatsächlich zu machen, ist eigentlich noch Science Fiction zur damaligen Zeit. Und dann nimmt sich einer ein Gerät, ein einzelnes, ist nicht auf irgendwelche Fahrpläne oder irgendwas angewiesen und fährt damit einmal um die Welt. Das war natürlich spektakulär und er hat viele Vortragsreisen danach gemacht und über seine Erlebnisse berichtet und auch, ich glaube, ein dreibändiges Werk dazu rausgegeben und alle seine Reiseberichte geschrieben. Und das hat viele Leute angestachelt. Nicht nur um die ganze Welt rumzufahren, das haben auch so einige nach ihm versucht, auch mit Niederrädern, aber ebenso, dass man sich auf Reisen begibt und wohin fährt, wo man sonst eben nicht hinkäme, macht das Fahrrad ja möglich. Auch abwegig. Und auch die Kartenindustrie, also die Landkarten, wie heißt das, ein Verlage, die Landkartenverlage sind darauf eingestiegen und haben dann eben Radwanderkarten angeboten. Verschiedenster Couleur. Entweder wurden sozusagen Höhenmeter angegeben, damit man weiß, ob es steil ist oder nicht. Oder es wurden die Pflasterung angegeben, wie die Straßen sind. Das war eine wichtige Sache. Ob das jetzt wirklich noch mit zum Radsport oder Radtouren gehört, weiß ich nicht. Es gibt eine wichtige Radfahrkarte, über die ich geschrieben habe, in Berlin. Und zwar kam 1895 ein Radfahrerplan von Berlin raus. Es war so, dass 1891 das Radfahren auf einigen ausgewählten Straßen versuchsweise erlaubt wurde in Berlin. Aber es sind so viele Leute Rad gefahren, dass man es dann geändert hat mit einer Polizeiverordnung und dann nur noch wenige Straßen ausgenommen wurden. Und diese Straßen sind auf dieser Karte verzeichnet und es sind Pflasterungsarten verzeichnet. Also Kleinpflaster zum Beispiel, das wird das relativ gut angegeben. Großes, grobes Pflaster als schlecht und dann so geschotterte Pisten eben als ganz schlechtes. Und das ist farblich markiert auf der Karte, das ist also ein bunter Flickenteppich. Und die roten Straßen sind eben ganz gesperrt für die Fahrräder. Also das ist ein Ausschnitt aus der Karte, ein bisschen vergrößert. Und da hast du sehen, sozusagen alles Rote ist gestrichen. Also vom Potsdamer Platz bis zum Königspalast darf man natürlich nicht fahren. Da Alexanderplatz und so, alles gesperrt. Um das Schloss rum darf man auch nicht rumgondeln. Unter den Linden ist auch gesperrt. Und so ein paar wichtige Straßen. Aber außenrum ist im Prinzip alles befahrbar. Und hier ist die Legende dazu. Die grünlichen Sachen sind asphaltiert oder mit Holz gepflastert. Das war damals tatsächlich auch sehr üblich. Heute gibt es ja gar keine holzgepflasterten Straßen mehr. Es ist nicht so wie Dielen- oder Parkettboden vorzustellen, sondern hat so ein Stirnholzpflaster gehabt. Also sozusagen, dass man sozusagen auf den Schnitt drauf guckt. Das ist relativ stabil gewesen tatsächlich, also auch für Pferdefuhrwerke und so, für die Belastung der damaligen Straßenverhältnisse ganz gut machbar. Auch Brücken sind gepflastert worden und man kam halt gut ans Material ran und konnte es leicht austauschen durch diese Pflasterung. Genau, und dann hier gelbe Steinpflaster, chaussierte Straßen und dann eben schlechte Straßen, die dann einfach nur so schüttgut sind. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Wir sind so ein bisschen beim Breitensport, also dieses Radwandern und so, hat tatsächlich im Vereinswesen eher stattgefunden. Also eben dieser Arbeiter-Radsportverein hat sowas gemacht, dann so große Vereinstouren. Aber auch diese Radfahrclubs, über die ich schon gesprochen hatte, die haben eben Vereinsausflüge gemacht und sind dann gemeinsam eben mal raus aufs Land gefahren, haben sich da ein bisschen umgeguckt oder sind zu Picknicken gefahren. Das war damals so Freizeitbeschäftigung, zum Picknick zu fahren. Die tatsächlichen Sportgroßereignisse, die so große Rennen, Paris-Rouen oder auch in Deutschland so einige Rennen, sind in der Presse angekündigt worden und sind dann auch gerade bei Straßenrennen recht gut besucht gewesen. Aber das waren auch Motorrennsportereignisse. Ja, das waren Phänomene, die viele Leute auf die Straße gelockt haben. Und dann gerade auch in der Weimarer Zeit in den 20er Jahren sind auch diese Radrennen hier, 24-Stunden-Rennen oder 6-Tage-Rennen oder was auch immer da gelaufen ist, sehr große Publikumsmagneten geworden. Aber das waren auch andere Sportveranstaltungen, also die ersten Flugshows zum Beispiel, was dann Johannisthal, es müssen ja Ausnahmezustände gewesen sein, was da an Leuten gekommen ist, um sich das anzugucken, obwohl die gar nicht alle einen Platz hatten. Ja, also die Sportbegeisterung war sehr groß. Die Arbeiter-Radfahrvereine haben, wie gesagt, diesen Leistungssport gar nicht so angestrebt, sondern eher so als Gruppenereignis, haben aber auch eigene Sportarten dann eingeführt, zum Beispiel Saalradfahren, also was heute sozusagen eher so mit Artistik verbunden ist. Da ist man mit den Leuten eben so auf großen Plätzen Figuren gefahren oder ähnliche Dinge und hat solche Sachen gemacht. Und ja, ist ja eine Radsportart, die im Prinzip heute auch in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr stattfindet, obwohl Deutschland gerade amtierender Weltmeister ist, was Saalradfahren angeht. Also ist so eine Sache, die eher so unter den Tisch fällt. Sehr schöner Sport. Es ging ja beim Hochrad schon so ein bisschen auch um, ja, um Ausfahrten, um Zubehör, Radfahrpeitschen, ja, und Schlagringe mit Schreckschusspistole, um Hunde zu vertreiben. Wie wurde denn das Rad als Verkehrsmittel wahrgenommen? Also wie wurde darauf reagiert? Welche Bedeutung hat es im großstädtischen Kontext oder vielleicht auch darüber hinaus? Ja, das Rad wurde erstmal sehr misstrauisch beäugt, wie alles Neue misstrauisch beäugt wird. Und man darf nicht vergessen, das ist damals das schnellste Verkehrsmittel gewesen, was es gab. Ich rede jetzt gerade von der Laufmaschine, das schnellste Verkehrsmittel, was es gab. Also wir kennen heute die Reiter, die eben im Hoppegarten da ihre Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Das Pferd hat nach 2 Kilometern nicht mehr so viel Lust, so viel zu rennen. Das ist auch noch 4 Kilometer schnell. Aber wenn man die Distanz weit genug wählt, ist man mit der Laufmaschine schon flinker als ein gerittenes Pferd, von der Kutsche ganz zu schweigen, was hauptsächlich mit den Straßenverhältnissen zusammenhängt. Also über Land heißt Straße oder Weg im damaligen Sinne, das, was heute ein Feldweg ist, rechts und links irgendwas Ausgefahrenes, was sich in Morast verwandelt, sobald es regnet. Und dazwischen das, was die Pferde umgraben beim Laufen. Und die Kutsche ist darauf angewiesen, auf dieser Spur zu bleiben, weil es da als einziges verfestigt ist. Das heißt, man nimmt jedes Schlagloch mit. Mit der Laufmaschine ist es möglich, die Seiten zu wechseln. Das heißt, auf der rechten Spur ist es gerade einigermaßen gerade, glatt. Ich fahre dort lang, wechsle rüber auf die linke Spur, sobald es da besser wird. Die schnellsten Verkehrsmittel der damaligen Zeit, das ändert sich dann mit der Eisenbahn, wo es dann auch darum ging, ja, Geschwindigkeitsrausch, was macht das mit den Menschen? Das wird sie alle verrückt machen und in den Wahnsinn treiben und so weiter und so fort. Das ging mit den Fahrrädern genauso, das Argument. Also wenn man dann mit seinem Michaud durch Berlin radelte, wenn man sich denn getraut hat, wie gesagt, nachts auf den Trottoirs waren sie unterwegs im Tiergarten, ja, das war was, was niemand einschätzen konnte. So ein Pferdefuhrwerk, Durchschnittsgeschwindigkeit sind so 5 bis 7 Stundenkilometer. Das heißt, man kann locker nebenher fahren, laufen. Mit so einem Fahrrad macht man halt 15. Auch zur damaligen Zeit schon, im Zweifelsfall, wenn man richtig reintritt, auch schon 20 Stundenkilometer. Das heißt, es ist eine Vervierfachung der Geschwindigkeit auf den Straßen. Das können Leute überhaupt nicht einschätzen, was das bedeutet. Auf den Straßen wurde damals gelebt. Da hat man die Schweine rübergetrieben, da haben die Kinder drauf gespielt. Das wurde dann polizeilich eingeschränkt. Auf den Gehwegen wurde das Holz zerkleinert. Da gibt es Polizeianordnungen darüber, an welchen Wochentagen das Holz zerkleinert werden darf und an welchen nicht mehr. Also das ist eine völlig andere Welt zu der, wie wir heute Straßen erleben. Fußgänger waren ganz normal auf der Straße. Leute, die einen Handkarren geschoben haben. Und zwischen all denen sind jetzt Radfahrer unterwegs, die ein ganzes bisschen flinker sind. Die Kutscher waren gut bewaffnet, hatten ja was, um ihre Pferde anzutreiben. Da gab es also auch so einige Beschwerden darüber, dass sie dann auch mal links und rechts dem Radfahrer eine runtergehauen haben. Denn auch die Pferde sind schreckhafte Tiere. Also wenn plötzlich so einer vorbeikommt an einem Fuhrwerk und das Pferd sozusagen überholt, es kam durchaus vor, dass diese Viecher dann halt gescheut haben. Und das war eine Schwierigkeit zur damaligen Zeit. Wenn man so die alten Polizeiverordnungen liest, weiß man auch, dass die Radfahrer nicht sonderlich nett waren zu ihren Kollegen. Also wie gesagt, die Kutscher haben sie bespuckt, mit den Kartoffeln beworfen, die sie drauf hatten, oder mit der Peitsche bearbeitet. Sie selber haben dann so schöne Sachen gemacht, wie um das Fuhrwerk rumfahren und klingeln oder sowas. In der Polizeiverordnung zumindest von 1868 steht drin, das Umkreisen von Fuhrwerken ist verboten. Und wenn sowas drinsteht, heißt es, dass es vorher gemacht wurde. Also all diese Sachen. Radfahrern wird zu der Zeit dann verboten, auf Kreuzungen, über Kreuzungen zu fahren. Die müssen absteigen und schieben. Es heißt, wenn sie durch Tordurchfahrten fahren, müssen sie vorher klingeln. Bevor sie Fuhrwerke überholen, müssen sie klingeln. Wenn Tiere scheu werden, haben sie sofort abzusteigen und ihr Fahrrad weiter zu schieben. Und um 1870 gibt es tatsächlich die letzte Anklage aufgrund eines Paragraphen, der in der Polizeiverordnung drinsteht, in dem es heißt, das Rollen von Reifen und Fässern auf der Straße ist verboten. Es geht da eigentlich darum, dass man eben keine leeren Fässer oder dass dieses Reifenrollen, was Kinder gespielt haben, dass das nicht auf der Straße gemacht werden darf. Aber tatsächlich wurde das noch zumindest teilweise auf Radfahrer angewendet zur damaligen Zeit. Es gab keine Verurteilung, aber es gab die letzte angestrengte Verurteilung um 1870 dazu. Ja, und dann kommt man zu den Hochrädern. Die Leute, die das fahren, sind stolz darauf, wollen sich zeigen, wollen damit gesehen werden und sind halt trotzdem gefährlich unterwegs. Ne? Also wenn sie plötzlich anhalten müssen, aus welchen Gründen auch immer, haben sie das Problem, dass sie umkippen. An der Laterne festhalten darf man sich nicht zur damaligen Zeit, dürfte man auch heute nicht, aber ist ein anderes Thema. Und bei Überlandfahrten war es so, dass Bauern zum Beispiel regelmäßig ihre Hunde nach den Radfahrern gehetzt haben. Das war so. Also wer mit so einem Gerät unterwegs war, so ein Dandy oder jemand neureich ist, dahergelaufen ist und sowas Neumodisches wollen wir sowieso nicht bei uns haben, also sind wir dagegen. Also den Hund von der Kette lassen und hinterher oder was auch immer, Stock zwischen die Speichen. Es gab da so verschiedene Spielereien. Und die Radfahrer haben versucht, sie dagegen natürlich zur Wehr zu setzen. Also dann eben Fahrradfahrer Peitsche gegen den Hund, Schreckschusspistolen, was auch immer man so hatte und auch Schlagringe und ähnliches. Aber es gab auch schönes Zubehör für die Räder. Also wie gesagt, die ersten Lampen, elektrische Beleuchtung oder dann auch Carbidlampen oder andere, wurden teilweise vorgeschrieben, teilweise aber auch noch als Verzierung angebaut. Die Hochräder sahen ja relativ uniform aus. Also die meisten waren schwarz, hatten so vernickelte Seitenteile und dann einen Ledersattel drauf. Und wenn man sich ein bisschen abheben wollte von den anderen, braucht man natürlich was Besonderes. Also dann eben eine bronzene oder Messingglocke oder vergoldet gar. Es gab da die verschiedensten Sachen. Es hat natürlich auch die Mode beeinflusst. Also gerade für die Frauen. Ne? Also in der ersten Zeit, diese Laufmaschinen sind natürlich für Frauen gänzlich ungeeignet, denn die hatten einen Rock zu tragen und dementsprechend konnte man sich natürlich auf eine Laufmaschine nicht draufsetzen. Mit einem Rock funktioniert überhaupt nicht. Es gab zwar vereinzelt wohl Hobby-Horses, also dann die englische Variante in 1825er Jahren für Damen, aber die haben konstruktionsbedingt nicht die Stabilität erreicht, die sie haben müssten, um damit fahren zu können. Es gab eine Frau, die hat neue Hosen entwickelt, die sogenannten Bloomers, Amelia Bloomer. Hat schon 1849 eine Hose entwickelt, die für Frauen war. Natürlich, sobald eine Frau das Ding angezogen hat, war sie natürlich verschrien, weil das nicht der damaligen Modekonvention entsprach. Aber das machte es dann den Damen möglich, auch Herrenräder zu fahren. Ja, und es gibt so einige Aussagen, die dann sagen, die Erfindung des Fahrrades hat eigentlich mehr zur Emanzipation der Frau beigetragen als die sämtliche Proteste, die es sonst gab zur damaligen Zeit. Also, ich komme jetzt auf das Thema, weil wir gerade bei der Beeinflussung der Gesellschaft sind. Ja, das Fahrrad beeinflusst die Mode. Das heißt, auch diese Pumphosen zum Beispiel, also diese Hosen, die geschnürt sind und dann mit langen Strümpfen getragen werden, sind halt fürs Fahrrad total praktisch, weil man sich die Hose nicht ständig in der Kette einwickelt zum Beispiel. Das ist eine Beeinflussung. Und diese Radfahrclubs, die haben sich natürlich auch getroffen und haben Wert darauf gelegt, gut gekleidet dabei zu sein und schick auszusehen, wenn sie dann ihre Clubausfahrten machten. Das ist zum Beispiel ein Einfluss auf die Gesellschaft. dann die schon erwähnten Vereine, und die Vereinsmeierei in Deutschland ist ja sehr, sehr berühmt und prägend. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile schon als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist, die Vereinsmeierei in Deutschland, aber ist ein anderes Thema. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Leute anders miteinander in Verbindung stehen über das Fahrrad und daher über diese Interessen sozusagen auch mehr Verbindungen sich knüpfen und auch ein gesellschaftliches Engagement, eine gesellschaftliche Relevanz für Gruppen entsteht. Nicht nur mit dem Fahrrad, aber eben auch durch das Fahrrad. Ja. Und nicht zuletzt durch die durch das Militär und die Annahme des Fahrrades durch das Militär hat das einen Einfluss auf Strategien im Militär gehabt und auch auf die Ausbildung dann. Und das Militär hat sehr weit in die Bevölkerung reingewirkt als Einfluss, und von daher hat auch das Fahrrad als Einflussnehmer auf das Militär über diesen Schritt sozusagen die Gesellschaft mit beeinflusst. Ja, die Idee der Freiheit, wie auch schon erwähnt, dann in den 20er Jahren, als mehr Leute sich das Fahrrad schnappen und dann halt einfach rausfahren können, weg sein können von den Einflüssen. Das verändert die Menschen auch und hat sicherlich auch zu einer freieren Geisteshaltung und letzten Endes auch zu einer Demokratisierung geführt. Genau, jetzt waren ja auch schon Frauen gelegentlich Thema. Ja. Das Emanzipationsthema wurde schon angesprochen, auch Mode. Genau, wie haben denn so Geschlechterrollen in der damaligen Zeit Einfluss auf das Fahrrad gehabt und welche Einflüsse hat das Fahrrad auf die Rollen gehabt? Wie gesagt, in der Anfangszeit war es sehr schwer für Frauen überhaupt diese Gerätschaften, aus denen sich das Fahrrad entwickelt hat, zu benutzen. Es sei denn, sie haben sich über die Konvention hinweggesetzt und dann eben Hosen getragen. Aber das waren sehr wenige Frauen, die sich das getraut haben. Denn die schlimmsten Kritiker dieser Frauen waren natürlich selber auch Frauen, die gesagt haben, ja, unzüchtiges Verhalten kann ja gar nicht sein. Wie kann die sich so aufführen und so weiter. Die Furien, das erste Frauenradrennen fand tatsächlich schon 1868 statt. Ja, und wurde auch sehr zerrissen in der Öffentlichkeit. Also da gibt es Karikaturen von, die Furien sind unterwegs und so weiter. Also das war nicht so sehr gut gesehen. Überhaupt war es, es gab ja auch die Befürchtung eben vor dieser Freiheit, die das Fahrrad gebracht hat. Also die Männer merkten, okay, das ist was, was uns Spaß macht, was uns sozusagen freier von gesellschaftlichen Zwängen macht, was dafür sorgt, dass wir unterwegs sein können, wo wir hinwollen. Und vermutlich gab es da auch eine Angst, dass sich die Frauen das aneignen könnten und was dann losbrechen könnte dabei. Außerdem war es, wie gesagt, sehr unziemlich, überhaupt für Damen mit sowas rumzufahren. Um 1880 kamen dann Dreiräder auf, die von Frauen gefahren werden durften. Allerdings nicht für Frauen entwickelt, sondern zum einen hatten die Leute immer noch Angst, mit dem Hochrad umzufallen, deswegen war ein Dreirad ganz praktisch. Und es gab auch große Diskussionen, zum Beispiel innerhalb der Kirche. Darf ein Priester Fahrrad fahren? Großes Pro, großes Contra. Der Papst hat es eine ganze Weile lang verboten, aber es gab einige Priester, die sich drüber hinweggesetzt haben. Und gerade im evangelischen Bereich allerdings gab es dann zumindest den Kompromiss, dass es heißt, okay, ein Dreirad dürfen sie aber fahren. Denn dann macht man sich wenigstens nicht zum Öps, indem man umfällt damit, und man kann auch im Talar damit fahren. Und diese Entwicklung haben natürlich dann die Frauen, die es sich leisten konnten, auch genutzt. Und Dreirad ist dann noch teurer als ein Fahrrad und sind dann eben Dreirad gefahren. Das Dreirad ist auch wichtig für die deutsche Mobilitätsgeschichte, denn aus einem Dreirad wurde bekanntermaßen das erste Auto. Wir sind wieder in Mannheim. Ne? Mannheim, Entwicklung der Laufmaschine und Entwicklung des Autos. Irgendwie scheint es da so ein Mobilitätsnest zu geben. Wer weiß, was als nächstes aus Mannheim kommt. Also in seiner Patentschrift von 1886 hat Daimler geschrieben, ein Fahrzeug nach Form des Tricycles, also des Dreirades, mit einem Motor. So, also Fahrrad mit Motor. Und sein erstes vierrädriges Auto hat er dann Velo genannt, was eigentlich ein Fahrradname ist. Also Velo ist ja heute noch in Frankreich und in Holland vor allen Dingen die Bezeichnung des Fahrrades. Und es kommt halt von Velociped, also der Begriff, den ja auch schon Dreis verwendet hat für sein Fahrrad. Frauen fahren Dreirad, beziehungsweise emanzipieren sich davon, setzen sich darüber hinweg. Die erste Weltreise mit dem Fahrrad hat Annie Chopkowski, die hat sich Londonderry genannt, als Künstlernamen gemacht, und das war 1894, ist mit dem Fahrrad um die ganze Welt gefahren. Ja, Und wie gesagt, es gibt eben diese berühmten Aussprüche von Susan Anthony. Das Fahrrad hat mehr zur Emanzipation der Frau beigetragen als jede politische Bewegung und so ähnliche Sachen. Also das hat schon das Bild sehr geprägt, aber zur damaligen Zeit, also wir reden immer noch um die Zeit kurz vor der Jahrhundertwende, sind es eben nur die gut betuchteren Leute, die sich so ein Fahrrad leisten und dementsprechend eben auch nur die gut betuchteren Damen, die sich diese Freiheit und diese Emanzipation leisten können. Aber ja, irgendwer muss ja anfangen damit. Das Fahrrad ist dann in den 20er Jahren, als sich dann so einige auch ein Motorrad leisten konnten, tatsächlich so ein bisschen zum Arme-Leute-Fahrzeug nach und nach geworden. Also in den 60er Jahren dann ganz massiv mit der Massenmotorisierung und in den 50ern mit dem leichten Aufschwung da auch schon. Aber auch so im Gegensatz zum Motorrad, also dann war sozusagen das Motorrad das, wonach man geschielt hat, was man gerne hätte. Und das Fahrrad, wenn der Mann sich dann ein Motorrad geleistet hatte, wurde dann eben an die Frau abgegeben und sie durfte dann damit rumfahren. Also ja, es hat so ein bisschen sein Image dadurch verloren, dass es sozusagen ihm der Rang abgelaufen wurde. Und dadurch ist es aber eben für mehr Frauen erreichbar geworden. Also so ein bisschen, ja, zwiegespaltenes Bild, was sie da auftut sozusagen. Das war Teil 2 von Radgeschichten. In Episode 3 treffen wir uns mit Sören Marotz, dem Ausstellungsleiter des DDR-Museums, und erfahren mehr über DDR-Stadtplanung und die Rolle des Fahrrads in der Deutschen Demokratischen Republik. Bis dahin, gute Fahrt!